Denn wenn wir kommen, gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, ist die Party vorbei. Denn wenn wir kommen, gibt's der meisten Schlägerei. Jetzt gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, jetzt bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, jetzt ist die Party vorbei. Denn wenn wir kommen, gibt's der meisten Schlägerei. Was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen. Ich brauch nur ein Blatt Papier, um in der Juice zu stehen. Ich schwul in 10, wer kommt mit den Kids nicht klar? Und Gülstein hat ihn eingeladen, weil er witzig war. Mit 40 Bars fick ich dein Kulturverein. Du weißt nicht, wie es ist, mit uns zwei auf Tour zu sein. Die Huren schreien, er ist ja so attraktiv. Und jeder weiß, deine Schwester war am Strand aktiv. Du Transvestit, jetzt weißt du, was Action ist. Ich bin jetzt da, der Typ, der auf die Backspin pisst. Die letzte Bitch wurde von uns zwei gepumpt. Guck deine Mama, sie hat Händchen mit 13 Jungs. 13 Jungs, einer davon Hamburgs Feines. Es seid die Headliners und zeigt, dass Hamburg scheiße ist. Prost, mein Freund, ich schick euch eine Flasche umsonst. Ich hasse dich, mein Team hat deine Mutter gebumst. Ja, wenn wir kommen, gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, ist die Party vorbei. Ja, wenn wir kommen, gibt's der Massenschlägerei. Jetzt gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, jetzt bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, jetzt ist die Party vorbei. Ja, wenn wir kommen, gibt's der Massenschlägerei. Du hast verkackt, weil du genau wie deine Eltern bist. Du hast verkackt, geh und sein jetzt bei Sammy Deluxe. Ich kenn dich nicht, ihr Kinder wollt ein Liebeslied. Ich bin ein G und ein G war noch nie verliebt. Du warst noch nie im Krieg. Ich sage herzlich willkommen, du bist ne Nutte. Und ne Nutte kann mein Herz nicht bekommen. Nur ein Vers aus Beton und du klappst zusammen. Wir sind nicht so wie ihr, bei uns beiden klappt zusammen. Sieh uns an, Elektro-Ghetto-Rap mit Blitzschlag. Elektro-Ghetto, er ist guter Junge mit Zart. Was er euch Kids sagt, müsst ihr ausführen. Da kann ich deine Mama im Siebener ausführen. Du kriegst keinen Hoch, du bist ein Schlappschwanz. Guck mir zu, wie ich auf Ibiza abtanz. Ich bin VIP, ihr seid nur G's auf Deutsch. Ich bin jetzt bei Universal und ich schieß auf euch. Wenn wir kommen, gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, ist die Party vorbei. Wenn wir kommen, gibt's der Massenschlägerei. Jetzt gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, jetzt bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, jetzt ist die Party vorbei. Wenn wir kommen, gibt's der Massenschlägerei. Du fühlst dich fremd in deinem eigenen Land. Von allen deinen Lieblingsrappern ist keiner ein Mann. Ich komm zu spät bei 10 Schlappen wie die Deutsche Bahn. Und Blumentopf geht 2, das können die Deutschen haben. Ich bumm's das Table, was du hinter deinem Rücken hast. Ich bin der Grund, warum du morgen ein paar Krücken hast. Du bist ein Dorfkind, du denkst, du hast cool die Gang. Ich komm mit Zart, der euch fickt wie ein Hooligan. Ich bin ein Ausländer, keiner von euch deutschen Rapper. Sonny Black, Baba Zart, welche deutsche Crew ist besser? Ich bin ein Star, doch du siehst nie Begleiter mit mir. Weil außer du bist die blöd rumstehen, nichts weiter passiert und leider verliert mindestens die Hälfte von euch. Wir sind ein Phänomen, die zwei Araber auf Deutsch. Ich kenne die zwei krassen Typen, die jetzt gegen dich sind. Deine Freundin sagt in deinem Arsch, mach Penis im Sinn. Wenn wir kommen, gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, ist die Party vorbei. Wenn wir kommen, gibt's der Massenschlägerei. Jetzt gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, jetzt bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, jetzt ist die Party vorbei. Wenn wir kommen, gibt's der Massenschlägerei. Wenn wir kommen, wenn wir kommen, ja, wenn wir kommen, gibt's der Massenschlägerei. Wenn wir kommen, wenn wir kommen, ja, wenn wir kommen, gibt's der Massenschlägerei.